Wien 2, Ibsstraße 5. Wohnung der Familie Aufrichtig. Alois Aufrichtig wurde am 13. Jänner 1880 in Boskowice in Mähren als Sohn von Jakob und Betty Aufrichtig, geborene Husserl, geboren. Alois wohnte mit seiner Frau im zweiten Bezirk und war der stolze Vater von 4 Kindern, 2 Buben und 2 Mädchen. Er war Handlungsreisender und arbeitete zeitweise auch in einem Restaurant, wo er die Gäste mit seiner schönen Singstimme unterhielt. Im August 1939 wohnte er in Brünn. Am 16. November 1941 wurde er von Brünn nach Minsk deportiert. Seine Frau Bertha Aufrichtig, geborene Krakauer, wurde am 7. Juni 1883 in Nikolsburg, Mikulow in Mähren, geboren. Um etwas dazu zu verdienen, ging sie über Land und verkaufte Seife. Sie arbeitete auch gelegentlich für 2 Tanten in einem Restaurant. Hermann Aufrichtig wurde in Wien am 10. September 1911 als Sohn von Bertha und Alois Aufrichtig geboren. Er besuchte die Allgemeine Volksschule von 1918 bis 1924 und dann bis 1925 die Bürgerschule. Danach machte er eine Lehre als Herrenkleidermacher. Von April 1938 bis April 1939 war er bei Platzig und Co. in Brünn angestellt. Wahrscheinlich wurde er nach Nisko deportiert. Das ist alles, was ich von meinen Verwandten weiß. Meine Mutter sagte, zu jener Zeit haben die Leute nicht viel über sich selbst gesprochen. Valerie Schiermeier, Alberta, Kanada.